getan. Die Dinge haben sich geändert. Sie sind nicht mehr, wie sie waren. Ich weiß, ich habe Mist gebaut. Ist es schon zu spät? Bitte steh mir bei. Geh mit mir den Weg. Warum tu ich das? Sag es mir. Warum tu ich das? Verzeih mir. Ich fing an, mich zu zerstören. Doch das war mir egal. Ich fing an, meine Freunde zu zerstören. Auch das war mir egal. Ich dachte, scheiß auf die Zukunft, denn ich lebe jetzt. Doch damit hab ich mich und meine Freunde verloren. Warum tu ich das? Sag es mir. Warum tu ich das? Verzeih mir. Nicht zu spät, dafür danke ich dir. Ich war ein egoistisches Schwein, doch du hieltest zu mir. Fast hätte ich alles verloren, doch ich habe nachgedacht. Ich werd's für unsere Zukunft tun. Du hast mich zur Vernunft gebracht. Warum tu ich das? Sag es mir. Warum tu ich das? Verzeih mir. Warum tu ich das? Sag es mir.